Logtalk vielleicht noch und dann sage ich mal hallo, hallo, hallo. Es ist 19 Uhr, es ist Spieleabend und wir haben die Nummer 19 mitgebracht. Ganz so viele Mitspieler sind wir natürlich nicht. Wobei, ich und meine gespaltenen Persönlichkeiten, könnte vielleicht doch hinkommen. Ich sage erstmal hallo, Alice Botto. Hallo. Dann sage ich hallo, Steffi. Hallo. Irgendwann müssen wir aufklären, dass du nicht wirklich ein Mädchen bist, auch wenn du manchmal so klingst. Okay. Hallo, Bärlein. Moin, moin, Alex. Hallo, Martin. Moin, moin. Hallo, René. Der drückt sich schon wieder. Ja. Ja, hi, HDGDL. Nee, das nimmt dir keiner ab. Ja, das ist eine hervorragende Imitation. Ja, genau. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, rufe ich heute immer nach René. Und dann kann ich das nächste Mal sagen, ja, das letzte Mal hast du auf meinen Ruf nie gehört. Heute, finde ich, können wir René mal ganz viele Pluspunkte geben. Stimmt. Heute ja. Könnte René eigentlich so von vorne weg 100 plus bekommen. Und dann gucken wir mal, wie weit er damit kommt. Ja, viel kaputt machen kann er ja da nicht, ne? Ja, nichtsdestotrotz haben wir einen Chat unter webchat.freenode.net. Sind wir im Raum Spieleabend zu finden? Und Spieleabend, Spieleabend, Spieleabend, habe ich jetzt schon fünfmal gesagt. Was für ein Spiel spielen wir denn? Hängende Männer vielleicht? Ja, ich hätte sogar schon ein Wort. Ja, ich habe auch ein Wort. Hat denn der S-Botto auch schon ein Wort? Weil der steht ganz vorne. Ich habe auch schon ein Wort. Na, dann erzähl uns doch mal, wie viele Buchstaben das wohl haben wird. Das Wort hat 19 Buchstaben. Wie bitte? 19. 19. Wir haben uns einen ewig langen Wörtern. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 42. 10, 22, 16, 17, 18, 19. Ich kann bis 19 zählen. Wow. Warst du auf dem Gymnasium? Ja, aber nur 3 Silvester lang. Ja, ich habe auch stupidiert. Dann sind wir ja prokrastiniert für diesen Abend. Aber total. Ich bin auch gerade dabei zu provozieren. Willst du dich hier prostituieren, uns hier prostituieren? Ihr imitiert mich mit euren Fremdworten. Und Wörter heißt das. Steffi, trotzdem nur speliziert. Geschwätz und fordere den ersten Buchstaben. Okay, soll ich dann direkt mal? Ja. Dann nehme ich das E. Das E ist nicht dabei. Das macht er absichtlich. Bälle? A. Ja, das A ist allerdings dabei. Und aber ich zwar. Ich weiß nicht, wo. Doch, auf der 2 zum Beispiel. Und auf der 3. Und auf der 7. Und auf der 12. Und auf der 15. Wow. Verdammt viele aus. Das ist aber keine Käsesorte. I, nee. Um mal dem René dann doch zu vertreten, Diarrhoe ist es auch nicht. Nö. Martin, hast du denn vielleicht auch noch einen Buchstaben, den du... Ich hätte gerne ein M wie Mate. Ein M ist leider auch nicht dabei. Die Mate-Kalypse. Keine Mathe dabei. Dann wüsste ich doch ganz gerne, ob der Norbert irgendwo da drin sitzt. Ja, auf der 8, auf der 13 und auf der 19. Steffi. Dann wüsste ich gern, ob das S wie Siegfried dabei ist. Wie Siegfried? Auf der 9, ja. Der 9. klein? Ein R wie Romeo. Das haben wir auf der 4. Mhm. Und auf der 6. Und jetzt habt ihr es ja schon fast. Transplantation. Ich weiß es. Richtig. Was wird transplantiert? Haare. Transplantation. Haartransplantation, nicht Haar. Ganze Paare wären mir jetzt doch zu viel gewesen. Ja, ich meine, Swingerclubs. Das ist ja auch sowas in die Richtung. Ja, wo wir bei den Swingerclubs sind. Steffi, wie ist denn das mit deinem Wort? Wie viele Buchstaben hat das? Mein Buchstabenwort hat 14 Wörterbuchstaben. 14. Interessant. Dann darf die Bärlein nochmal anfangen mit Buchstaben raten, sobald sie die Striche gemacht hat. Fange ich mal mit dem E an, wie Emil. Ein E ist dabei, und zwar auf der 6 und auf der 12. Doch so häufig. 6 und 12 war das? Jupp. Mhm. Und das E. Jupp. Mhm. Wenn du das jetzt schon weißt, dann bist du echt gut. Nee. Ich bin nur wieder mit meiner doppelten Buchhaltung. Geh mir bloß weg mit dem Mist. Ja, vor allem ist es total lieb von dir. Es ist doch gerade gar keiner da, der. Stimmt eigentlich. Okay. Also es würde mich total freuen, wenn jetzt der ein oder andere in unseren Chat kommt und irgendwie die doppelte Buchhaltung von Herrn Letzbotto genießt, aber gerade ist keiner da. Webchat.freenot.net Raumspieleabend. Ja. Martin, hast du denn vielleicht einen Buchstaben für uns? Ich würde gerne das F finden. Leider nein. Das ist unschön. Ist denn da irgendwo der Nordpol? Nö. Der ist auch nicht dabei. Das ist eine seltsame Welt, die du da baust. Seltsam und grausam. Spotto. Dann ist der Richard aber sicher dabei. Der ist dabei, und zwar auf der 14. Stelle. Der sitzt hinten. Hm? Nur auf der 14? Nur auf der 14. Bärlein? B wie Bärlein. B wie Bärlein ist dabei. Ja, ich. Und zwar auf der Nummer 4. Auf der Nummer 4, das ist toll. Martin? Mal eine Frage zwischendurch. So Umlaute werden ja, als das wollte ich auch AE geschrieben? Ja, die werden mit AE geschrieben oder UE oder... Okay, gut. Ist aber keiner drin, also von daher... Mhm. Das würde ich auch sagen. Dann hätte ich gerne ein P wie Paula. Ist dabei, und zwar auf der 10. Stelle, die Paula. Auf der 10, wenn ich jetzt niesen muss, ist das ungünstig, weil ich bin dran. Ist da irgendwo der Siegfried? Nicht, dass ich nur gesehen hätte. Das heißt, das F, das N und das S fehlen bisher. Oder habe ich was vergessen aufzuschreiben? Mhm. Gut. Dann probiere ich es mit dem Hugo. Den gibt's auch nicht. Doch. Wo ist zu Hause geblieben? Bärlein? Das A. Gibt's nicht. Das macht ihr doch alle absichtlich. Jetzt bin ich vom Chat gerade irritiert. Dass Botto nicht mehr mitschreibt. Ja, mir fehlen die Buchstaben, die fehlen. Alles andere. Also F hatten wir nicht, N hatten wir nicht, S hatten wir nicht, und A hatten wir nicht und A hatten wir nicht. B war, ja gut, war schon drin. Ja, B war drin. Ja, nee, das ist meine Buchhaltung, sieht da anders aus und so weiter. Das, ja. Was? Verwirr mich nicht, sag lieber einen Buchstaben. Ja, ich hätte gerne das G. Gibt's in dem Wort auch nicht. Das ist unglaublich. Das ist ein tolles Wort. Ist denn da irgendwo ein O? Ja. Und das O befindet sich auf der 13. Quatsch, auf der, nicht auf der 13. Auf der 8. Stelle, Entschuldigung. Und auf der 2. 2 O und 8 O. Damit genau. Passen schon mal keine Drogen. Jo. Aber ich meine, tu dir keinen Zwang an, also. Was sagen? Nicht so teuer. Halte ich jetzt aber auch nicht ab. Zu teuer. Ich habe die Orientierung verloren. Das Potter ist dran, oder? Gerade verraten. Ja, ha? Nee, war vor mir, glaube ich. Einmal übersprungen jetzt. Nee, oh. Wer hat wieder? Vor mir kommt auf jeden Fall die Alex dran. Mhm. Und ich habe gerade das O genommen. Ach so, hast du. gut, dann bin ich dran. Das T wie Theobald. Theobald ist dabei und zwar an der 11. Stelle. Jetzt müsstest du das aber wirklich langsam haben. Mhm. Oder auch Erlein? Nicht. Das I wie Ida. Ist dabei auf der Nummer 5. Hm. Möp. Möp? Und? Ist es der Zombie-Dompteur? Richtig. Hey, wenn ich mal groß bin, will ich Zombie-Dompteur werden. Ich will Zombie werden. Oder Werwolf. Könnt ihr euch zusammentun? Ja. Ich und mein talentierter Elspoto. Klingt sehr sympathisch. Sehr, ne? dann hat Bärlein vielleicht noch ein Wort für uns. Ich habe ein Wort mit 11 Buchstaben. War da ja nicht so lang. Ist auch ganz leicht. 7, 8. Ich möchte lösen Bockwurst. Down und Federn. 3, 4. Wenn der Martin schon irgendwie geschrieben hat, darf er auch schon gerne anfangen, so rumzurätseln. Ja, ich hätte gerne ein E wie Emil. Das ist auf der 1, auf der 4 und auf der 7. Eieiei. Das ist interessant. Wo ein E, da ein I vielleicht nicht weit. I ist auf der 10. Mhm. Ein N wie Nasenbär. Ein M wie Nasenbär oder Masenbär? Also ein N. Ein N wie Mordpool. Nein, N wie E-Mail. Norbert. Auf der 2 und auf der 9. Kannst du mal kurz deine Buchhaltung mitmachen? Weil war das jetzt nur ein Nordpol? Das war der Nasenbär, wie angekündigt. Und auf der 9. Mhm. Okay. Möp. Was? Endergebnis eventuell. Ja. Also ich muss sagen, wenn Elspoto diese doppelte Buchhaltung nicht macht, dann ist er viel zu konzentriert, finde ich. Ich sollte wieder mehr trinken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Fühl dich frei? Nein. Also du trinkst auch nicht alleine, ich habe ja auch offenes Bier stehen, von daher. Ja, ich habe hier Mate mit rum. Bitte? Ja klar, das ist der gute alte Chunk. Aha, klingt gut. Okay. Ja, finde ich auch. Muss ich mal ausprobieren. Das Problem ist, dass ich auf dem Plattenland kaum Mate rankriege. Ja, dann bleibt halt nur rum. Geht zur Not auch, ja. Also der gute alte Trockenkrock ohne Tee. Genau. Krock macht man nicht mit Tee. Lassen wir uns mal über was anderes reden. Hat der Martin denn auch ein Wort für uns? Ja, es hat 19 Buchstaben. Oh, wow. Hintereinander. Echt? Mhm. Übereinander fände ich besser. Mhm. Nächstes dann Mal. Dann wär's japanisch. Dann wäre ich raus. Kannst kein Japanisch? Nee, da war ich immer krank. Da habe ich immer gefehlt in der Schule. Ich war immer einkaufen gerade. Ja, genau. Also, 19 sagt er. Ich für meinen Teil wüsste ganz gerne, wo Norbert ist. Norbert? Norbert. Der Norbert ist nicht vorhanden. Was macht denn der? Ja. Ich hätte gern den Eduard. Der Eduard ist auf der 9, auf der 11, auf der 15. Eine 11 gibt es nicht. Und auf der 18. Und dann ist er halt auf der 11. Ah! 11. 11. ELF, die Eristische Liberationsfront. Deshalb muss es 11 heißen, weil sonst wäre das Akronym besetzt. Das geht nicht. So, nächster. Bin, glaube ich, ne? Jo. Wenn nicht, dringe ich mich halt einfach rein. Ich hätte gerne die Martha. Die Martha ist nicht vorhanden. Man könnte sagen, sie ist an einem Marterpfahl angebunden. Die ist verhindert. Nicht eingebunden. Bälle? Und wo ist der Siegfried? Siegfried haben wir auf der 4, auf der 10 und sonst nirgends. Der doppelte Siegfried. Nee, das war's Lottchen. Ja, okay, gut, Stichwort. Ist da irgendwo ein L? Ein L ist, ja, und zwar auf der 16. Und wie ist das mit der T halt? Die Tabea. Thorsten. Thorsten und Tabea treffen sich auf der 17. Zu einem T. Genau. Ich bin durcheinander. Wäre ich jetzt dran? Mach einfach. Oder haben wir es Berlin schon wieder ausgelassen? Nee. Ich glaube, das ist nicht spät, ne? Steffi ist, glaube ich. Bin ich? Nach mir? Ja, stimmt. Du, Alex, du hattest doch das L. Ah, stimmt. Ich dir ins Hirn gesetzt hatte. Wie sieht's denn mit dem O wie Osiris aus? Ist nicht dabei, aber ich merke gerade, dass ich mich gekonnt verschrieben habe. Das hilft natürlich weiter. Ja, was damit ist das Wort 20 Buchstaben lang. Okay. Wir schieben alles eins nach links oder rechts? Ja, ab der, also nach dem 12. Buchstaben. Dann ist das egal. Kommt noch ein Buchstabe dazu. Echt nicht? Da müsste doch ein T sein danach. Ah, ach herrje, ich bin gerade verrutscht. Und Es sind da auch drin. Ja, ich bin gerade verrutscht. Und im L. Ich hab über den Strich geguckt. Das T habe ich mir jetzt einfach mal da so zwischen reingeschrieben. Das geht ja mit einem T relativ gut. So gut, jetzt haben wir alle also endgültig verwirrt. Nach der 12. Stelle kommt ein Buchstabe dazu. Also die 13 ist nicht die eigentliche. Genau, die 13 ist übrigens ein E, da wir das auch schon hatten. Okay, also die 13 ist nun tatsächlich ein E. Und ja. Das T ist wo? Auf der 12. jetzt oder wo? Das T ist auf der 18. Das müsste vorher auf der 17. gewesen sein. Mhm. Also auf der 13 haben wir ein E, auf der 16 haben wir ein E, auf der 17 ein L, auf der 18 ein T und auf der 19 ein E. Genau. Gut, haben wir das auch. Mehr haben wir noch nicht. Ich bin verwirrt. Da passt keine 15 mehr dazwischen, auch wenn das der einzige Ort, wo es sinnvoll ist. Oh mein, das wird eng. Ja, bei mir kommt bestimmt irgendwas anderes raus. Ja. Und welcher Buchstabe war jetzt der letzte, der erfragt wurde? Oh, war nicht dabei. Der war nämlich nicht dabei, genau. Der war nicht dabei. Und wer ist jetzt am dransten? Der nach mir kommt. Gut, dann ist Berlin dran. Dann nehme ich mal das H wie Holger. Das haben wir einmal auf der 6 und dann nochmal auf der 14. Mhm. Ich wüsste ja ganz gerne, ob der Robert dabei ist. Robert ist ebenfalls da drin, und zwar auf der letzten und 20. Stelle des Wortes. Kann das Gesumme irgendwas Dann nehme ich mal ganz plump das C auf der 5. Ja. Sonst noch? Nein. Ja. Schade. Steffi. Ich nehme dann mal das A auf der, was ist das, 15? Auf der 15 ist ein A. Und auf der 8. Auf der 8 ist ebenfalls ein A. Ah. Mir dünkt, der Spotto will uns was sagen. Wie kommst du darauf? Ich traue mich nicht. Vokalhäufungen. Ja, mach halt. Ist es der Frischkäsebehälter? Ja. Esbeute, würdest du bitte aus unseren Köpfen rausgehen? Ist so Lesen schön geräumig da. Verweigert. Fies. So. Mein Wort hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buchstaben. Acht Buchstaben. E. Nö. C wie Zitrone. Nochmal nö. C wie Zitrone? Ja. Auch in meiner Welt schon. Also Z. Nee, C. C wie Zitrone ist nicht dabei. Zement. Erlein, vielleicht willst du auch noch einen Buchstaben wissen. Siegfried. Auch nicht bei. Martin. Ich hätte gerne einen Norbert. Der ist ganz hinten auf der 8. Spotto. Ein A, bitte. Auf der 6. Das I ist bestimmt auch dabei. Nee. Nee? Ja, gemein. Bitte? Ein B wie Bertha. Das ist leider auch nicht dabei. Nee. Martin? Ich hätte gerne ein K wie Karl. Karl musste leider zu Hause bleiben, der hatte Durchfall. Und ist damit ein Kopf. Ein U wie Ungrid. Ungrid bildet eine Wirbelsäule. Das M wie Mayonnaise. Nee, Mayonnaise haben wir auch nicht. Ist das tschechisch? Die haben auch so viele Sch und Sch und oder polnisch oder sowas. Obwohl, nee, jetzt zähl sie raus. Nee, es ist weder polnisch noch tschechisch, noch wundert es mich, dass Martin nicht drauf kommt. Ja, egal. Bärlein wäre dran. Ein H wie Holger. Das ist auf der 7. Martin? Ich vermute, dass es auf der 5 ein W gibt. Das muss ich leider enttäuschen. Ach, verdammt. Ist das denn ein Z? Auf der 5. Oder sonst wo. Schreib's auf die 1. <Eins. lacht> Zugfahren passt nicht, ne? Das ist auch nicht ein Wort. Zugfahren. Ah, schön. Ja. War das Z jetzt auch auf der 5? Nee, auf der 5 ist keins. Okay, kein Z. Auf der 1. Auf der 1 ist eins. Okay. Steffi. Was hatten wir denn noch nicht? Das L wie Lichtschwert. Kenners. Schreibt mal ganz schnell auf die 2 in A und löst. Die sich alle vordrängeln. Ich hätte trotzdem gerne das L wie Lichtschwert. Das L wie Lichtschwert ist jetzt das linke Bein, würde ich sagen. Ist mir doch egal. Kann ich mit um. Perlein? Das ist schwer. Was zum Henker soll das sein? Ja, das muss ich immer wissen. Wieder so eine komische Torte. Ein Papageienkuchen ist keine komische Torte. Stimmt, das ist Butterkuchen. Was mit Papagei. Ja, P wie Papagei. Der Papagei sitzt auf der 3. Ah. Ein Zapfhahn. Ja! Dann hatten wir aber ein Haar. Ja, ein Haar. Genau. Fehlt ein Haar auf der 5. Oh, verdammt. Ja. Ja. Verdammt. Verdammt. Hattest du gerade auf der 4 das P? Nee, auf der 3. Nee, auf der 3. Okay, dann hab ich mich gut. Kinders, ihr dürft mich schlagen. Du kriegst halt Renés Minuspunkte, oder? Ich krieg einfach Renés Minuspunkte, genau, so machen wir das. Kannst du mir ja dann geben. Ja. Das ist ungünstig. Ich glaube, der Martin hatte noch. Ich war schon. Hat schon. Ja. Ja. Wir waren alle einmal. Schon mal einmal durch, ne? Mhm. Was machen wir? Ein Däumchen drehen. Obwohl, das kommt im Podcast nicht so toll, oder? Also, das machen wir lautstark. Oha. Ich würde dir mal Handcreme empfehlen. Ja, gut. Das oder Vaseline? Vaseline mit W. Genau, W wie Vaseline. W wie Vaseline. Mit Vogel-V. Nee, mit PF am Anfang. Vogel? Oh. Der Vogel-V. Eben. Ja. Gut, irgendwo rotiert jetzt ein Deutschlehrer. Ja, wahrscheinlich unser Oberlehrer hier von Twitter. Also wenn du jetzt eine Anfrage kriegst auf Skype, lass mich zu. Wir müssen das hier transkribieren, dann wird's richtig lustig. Das wollen wir doch keinem antun. Meine Küche hustet. Deine Küche hustet? Ich glaube, damit haben wir jetzt auch irgendwo eine schöne Überschrift. Gib da mal ein bisschen Hustensaft rein. Einfach nur so reinkippen. Ja, jetzt reißt euch doch nicht irgendwie so um die Auswahl der Spiele. Stimmt jetzt, dass El Spoto das nächste Spiel bestimmt. So. Ja. Dann, ja, warum nicht Stadtland Dings? Stadtland Dings. Ich finde, Dings können wir dann auch gleich als Kategorien übernehmen. Moment, ich brauche Papier. Du bist fürchterlich gut vorbereitet, stelle ich fest. Das Schlimme ist, dass ich an meinem Schreibtisch sitze und eigentlich echt viel toter Baum rumliegt. Ja, yeah. Aber wenn ich an meinem Schreibtisch Papier haben will, dann müsste ich jetzt aufstehen, Papier nehmen, Stift nehmen. Und den Schreibtisch leer räumen. Nee, der ist erstaunlicherweise leer. Ich habe den gut leer geräumt. Der steht jetzt gerade nur rum, Mate und Wodka. Ja. Und eine Tastatur. Ja, weil der Rum fast leer ist. Also ich muss ja zugeben, dass mein Desktop auf meinen Rechnern besser und aufgeräumter ist als mein normaler Schreibtisch. Ich habe mir erst gar keinen Schreibtisch aufgebaut. Also machen wir Stadtland Dings. Stadtland Dings, genau. Ja, ein bisschen wenig, wa? Ja, könnte vielleicht als Botto seine erste Lieblingskategorie noch hinzufügen. Tiere mit Doppelbuchstaben. Bitte? Tiere, okay, aber mit Doppelbuchstaben. Und das Mitmachen kostet 99 Cent pro Minute. Okay, ich also habe mal Tiere aufgeschrieben. Hat denn Steffi auch eine Lieblingskategorie? Ein Fluchtfahrzeug. Was Besseres ist mir echt nicht eingefallen gerade. Hätte ich den Superheld jetzt besser gefunden, den kann ich ja selber noch nehmen. Genau. Finde ich gut, nehmen wir. Solange jemand die Pornos nimmt. Also nimmst du jetzt Superheld? Ich würde den Superheld nehmen, ja. Gut, dann machen wir das so einfach. Also Fluchtfahrzeug bleibt dann nichtsdestotrotz. Dann hat Bärlein noch irgendwie was, ihre Lieblingskategorie, und die muss ja dann fast jetzt die Pornos nehmen. Ich weiß ja, was bei Bärlein wieder kommt. Na? Zeit. Zeitangabe. Ich habe gerade Superheld mit T geschrieben. Ich bin ein Superheld, wa? Ja. Wir könnten noch Beruf nehmen. Ich bin für Pornos. Also Pornoname. Filmtitel oder Darstellername? Egal. Also beides gut. Da ein Darsteller auch immer Namensgeber für den Filmtitel sein kann, geht das durch. Künstlername, wie man so schön sagt. Jetzt haben wir Bärlein unterdrückt, keinen Beruf gekriegt dafür einen Pornonamen. Wie finde ich denn das? Wobei, das ist ja irgendwo dann auch ein Beruf. Ja, auch ein Beruf, ja. Aber, gut, ja, auch wahr. Ich sag mal A. Nee. Moment, hörst noch einen, stimmt, dann muss ich meinen. Ja, ich überlege, ob Lautenmalerei. Kommt ihr damit klar? Nö. Onomatopoeie. Genau. Also Geräusche, wolltest du sagen. Genau, Geräusche lautmalerisch wiedergegeben. Geräusche, gut. Wie zum Beispiel Boeing bei B. Also wir gehen jetzt alle mal tief in und suchen Dr. Erika Fuchs. Wen? Sowas habe ich nicht in mir. Du hast ganz sicher Dr. Das klingt aber doch eher auch irgendwie. Du hast ganz sicher Dr. Erika Fuchs in dir, wenn du als Kind Mickey Mouse gelesen hast. Und so. Du bist dir ganz sicher, dass das kein Pornoname war? Das wäre Dr. Erika Bieber. Ich habe mal irgendwann in einer skurrilen Situation im Wohnmobil mit meinen Eltern, also sie hatten hinten so einen komischen Fernseher eingebaut, und das war zu der Zeit, als Sat.1 immer mal so einen komischen Softpornos, die irgendwie völlig skurril waren, sendeten, und wir waren so beim Rumseppen, also sie lagen im Bett und ich saß irgendwie am Fuß am Fuß des Bettes, so heißt es. Und wir schauten alle so auf diesen Fernseher, und und mein Stiefvater schaltete um, und es kam mal wieder Sat.1. Und er war offenbar zu fasziniert, um weiterschalten zu können. Da kroch eine junge Dame im Pseudo-Dirndl, also irgendwie so mit Mini-Rock und ich glaube, das Ding war auch noch als Leder, mit einem Pinsel, so wie man sich, also so ein Rasierpinsel. Alex, aber du versuchst jetzt nicht irgendwelche Kindheitstraumata zu bewältigen. Ich arbeite das jetzt auf. Das muss auch mal gemacht werden. Und ja, klar, ich mein. Vor ihr stand ein Mann so im krachlederne Hosen, so eine komische bayerische Mütze, so eine Filzmütze. Warum hast du jetzt drauf, dass den einer von uns kennt? Und dann der wird gejubelt. Ich habe keine Ahnung, ob das einer von euch kennt. Auf jeden Fall fiel dann der mir doch sich einbrennende Satz: Du hast ja einen Pinsel auf deiner Bürste. Okay. Ja. Haben wir wieder was gelernt, ne? Seitdem frage ich mich, was wohl irgendwie ein Pinsel und eine Bürste in Pornosprech bedeutet. Das hast du bis heute nicht gelernt. So, also ein Pinsel wäre das Glied, aber was ist eine Bürste? Das Man hat ein Glied auf seiner Bürste? Nein. Verstehe es auch nicht. Es ist seltsam, es ist abgehakt. Ja, fangen wir an. Genau. Ja. Ich sag, stopp. Was kommt eigentlich bei Dings rein? In ein Dings halt. Also egal. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir in Deutschland ziemlich viel Zeug haben? So Zeug, was fliegt, Zeug, was Feuer macht, Zeug halt. Also Feuerdings, Feuer, Fliegzeug. Egal. Schauen wir mal. Es gibt sogar Zeug, was schlägt oder so. Ah! Schlagdings? Stopp! P! Mhm. Und schon hänge ich fest beim Dings. Herrlich. Mist. Dings mit P. Vorname. Stopp. Ach, ich hab mal zur Ausnahme echt alle. Mhm. Ja. Kann man durchgehen. Müssen die Superhelden eigentlich in irgendwelchen Comics existieren? Ich hoffe nicht, weil sonst. Nee. Die muss es in echt geben. Ah! Oh, jetzt wird's echt hart. Oh, ich hab mich verschrieben. Sieht keiner. Meine Stadt ist. Ja. Welches? Paris oder was? Ich hab's jetzt akustisch nicht ganz mitgekriegt. Meine Stadt ist Paris. Du bist schon leise. Hm? In Leise? Ja. Sagt mir das doch einer. Alex leiselt so vor sich hin. Du bist leise. Sprecht doch mit mir, wenn ich leise bin, dann mach ich lauter. Machen wir doch. Ja. Aber doch nicht eine Dreiviertelstunde. Nö, jetzt passt es ja wieder. Also es passte vorher und jetzt geht's auch wieder. Ja. Ich hab Prag. Ich hab Plauen. Ich hab Prag. Prenzlau. Zählt das als Stadt? Das ist so ein Teil von Berlin. Prenzlau ist nicht von Berlin. Prenzlau ist in der Uckermark. Da gibt's so ein Autobahn-Dingens. Das, was du meinst, ist Prenzlauer Berg. Ah, ja. Siehst du, irgendwas war da. Die haben ihre Erhebungen ausgelagert. Eine Kaserne und sowas. Oh. Die haben Kaserne und sowas. Was die alles haben. Ja, viel mehr nicht, aber das haben sie. So, ich mein. Mein Land ist Portugal. Polen. Panama. Ich hab Pommern. Ich hab auch Panama. Na. Mein Ding ist Papst. Ich hab die Pustelquaste. Ich hab das Pümpeldings. Ja, das ist halt, was man zum Abflusssauber-Gedöns macht. Nimmt. Mein Dings ist Papa. Oh. Ich hab ein Pornoheftchen. Das müssen wir doch nicht offen zugeben. Mein Tier ist ein Panther. Meiner auch. Mist. Der doppelte Panther. Ich hab das Pferd. Pferd. Papagei. F. Ich muss beanstanden, dass da keine Doppelbuchstaben drin sind. Das geht so nicht. Das wurde ja abgewählt. Ah, na toll, jetzt habe ich mir die Puffotter ausgesucht. Die hat sogar zwei Doppelbuchstaben. Du hast jetzt auf Bullies spekuliert. Ja, ich will 2+. Also, weißt du, mein Panther schreibt sich mit Doppel-A Panther. Oder der Panda. Mein Fluchtfahrzeug wäre das Polizeiauto. Meins auch. Bin ich ja gar nicht so kreativ, wenn ich ein Bullenauto bauen will. Meins ist ein Polo. Oh. Ich habe ein Perpetuum-Mobil. Das gibt's nicht. Das streite ich an. Nein, es gibt kein Perpetuum-Mobil. Aber ein Perpetuum-Mobil ist ein unendliches Mobil. Also, das gibt's schon. Wie war das noch in der Werbung von VW für den Käfer? Er läuft und läuft und läuft. Genau. Interessant. Mein Superheld ist Power Man. Panda Boy. Den stelle ich mir gerade vor. Hast du den dann bei Pornonamen auch nochmal? Nee. Meiner ist Pfadfinder. Ich hab Punker Boy. Der Punker Boy. Ich hab den Porn Man. Und nein, den habe ich bei Pornonamen nicht nochmal. Porn Man, wer sich streitet, kann sich. Wer Sex hat, kann sich nicht streiten. Genau. Ich habe heute ein lustiges Bild vertwittert, als einer fragte, ob die Jungs sich jetzt nicht alle mal selbst einblasen können. Von irgendeiner seltsamen Gestalt aus Gold gegossen, die sich selbst einlutscht. Das hatte was. Kann man. Habe ich nicht gesehen. Nee? Bin ich glücklich drüber. Der Blick war interessant von dem Viech. Ich entschuldige mich nicht für Kunst. Mein Pornoname ist Popoklatscher am Titisee, so wollte ich schreiben. Warum steht da nur Titi? Popoklatscher am Titi. Ja. Ich habe Pinselbürsten 2. Wenn die Alex jetzt einen Fehl ausbricht. Mein Pornoname ist Paul Pimmel. Wer allein? Ging das jetzt um Porno-Darsteller oder nur um Porno? Du das hast. Dann habe ich Porno-Darsteller. Ja, denn? Porno-Darsteller hinter den Kulissen. Ich habe Pussy Power 5. Frauen übernehmen die Weltherrschaft. Okay. Jetzt kommen wir zum Interesse. Sicher ist das ein Porno. Ja, das ist eine mit einer Pseudo-Handlung. Was ist in Teilen 1 bis 4 passiert? Ja, da haben sie es nicht geschafft. Und in Teil 6 wird es genauso weitergehen. Pussy Power 6, Frauen zurück an den Herd. Aufschrei. Pussy Power 5, Macht, endlich sauber. Mein Gewicht ist going. Ich hab da... Oh. What? Boah. Meins ist... Meins ist Peng. Peng. Ja, ich habe auch Peng. A. Stopp. M. M wie Martha? Ja. Meine Küche zetert. Du solltest mit deiner Küche echt mal zum Arzt. Eine zeternde Küche. Haben wir es tatsächlich fast geschafft, 10 Sekunden still zu sein. Und das in einem Podcast. Ist auch das eine. Finde ich total sympathisch. Meine Stadt ist Mainz. Mailand. München. Das Schöne ist, wir haben hier so viele schöne, bekloppte Städtenamen. Mainz ist Meerane. Ja, Kinder, Google gibt's. Mein Land ist Moldawien. Mazedonien. Ich hab da Mauretanien. Marokko. Mali. Mein Dings ist ein Mob. Die Maultrommel. Ich hab dann eine Muffe. Maulfalle. Ich hab den Mützenbommel. Schön. Mein Tier ist ein Maulwurf. Maulesel. Ich hab die Milka-Kuh. Nee, die gibt's wirklich. Ja, stimmt, die stand in den 90ern immer so ausgestopft und total komisch in Supermärkten rum. Ja, so ein bisschen. Das war gruselig. Bisschen lethargisch, aber so war sie ganz okay. Die hat auch nie geblinzelt, das war echt. Ja. Ich habe den Maiszünsler. Was? Ein Maiszünsler, das müsste so ein kleiner Käfer sein, der halt am Mais zünzelt. Was ist denn Zünzeln? Kannst du das vormachen? Nee, ich bin ja keiner. Okay. Maiswurzelbohrer heißt er auch. Okay. Ja, kann ich auch nichts für, der heißt halt so. Mein Luftfahrzeug ist das Müllauto. Monorail. Oh. Ich hab da echt nichts. Das. Mercedes. Mercedes. Ah. Mähdrescher. Das wird eine interessante Flucht. Den hatte ich zwar schon mal, aber ich bin Auto vor, rennst du mit dem Mähdrescher hinterher. Mein Superheld ist Mothman. Miniman. Oh, ich hab den Marlboro Man. Boah. Ja. Ich hab den Money Manta. Ich hab Mom Woman. Die was? Die Mutterfrau, also schlecht übersetzt auf Deutsch. Die tritt für die mütterlichen Werte in der Gesellschaft ein und so. Im Prinzip die Mutti Merkel, aber das wäre jetzt, ne? Nee, keine Horrorfilme heute. Mein Pornoname ist Möpse in freier Wildbahn. Bei mir Morgenlatte 3, 7:30 im Baumarkt. Das ist gut. Gut, ich habe manche mögen Mösen. Oh. Ich hab Madame O. Madame O. Oh. Mein Geräusch ist Mimmel. Meh. Meh. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Schön. Ja. Kann mal irgendjemand A sagen? A. Wir haben doch die Geräusche noch gar nicht. Mein Geräusch ist Mimmel. Entschuldigung, du hast was nicht reagiert. Mein Geräusch ist Magenknurren. Das ist nicht sehr lautmalerisch. Du hast noch keinen Magen richtig knurren hören. Genau. Macht der dann nicht eher... Na gut. Ich mach nochmal das A. Ja, Wer ist denn dran? Der will. Na, ist gefallen. Irgendwann Stopp. T. T. So sprach ich. Es gibt bestimmt ein Land mit U. Stopp. Meine ich doch. du sagtest Stopp, ja gut. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Land gibt, was ich da stehen habe. Aber meine Stadt ist Zauber, Bischofsheim, und die gibt's. Ich muss gerade mal gucken, ob das sich so schreibt oder anders. Wir sagen ja erst dann. Ah, okay. Ja, passt. Also meine Stadt ist Trondheim. Mhm. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das mit passt. T oder mit T. Mhm. Passt. Das ist mit T. Mhm. Meine ist Trier. Teheran. Teheran geht aber nicht mit T los. Es geht mit los. Das zählt noch. Aber das kannst du ja bei den Laut, das kannst du ja noch hier bei den Lautmalern noch mal mit reinnehmen. Trier ist voll toll. Ja, wenn man nicht zu lange da leben muss, weil dann wird's langweilig. Nee, ich habe in Trier nur gearbeitet. Ich hab Trier das. Das war ich auch schon. Alex hat das Porta Negra angemalt. Genau. Gibt's, ist Timbuktu ein Land oder nicht? Ja. Das ist ein Land. Ist es. Gut. Mir ist doch nichts eingefallen. Ich habe Djibouti. Djibouti. Hübsch. Mein Ding ist ein Teebeutel. Ich habe erstmal noch Turkmenistan. Ah, stimmt. Mhm. Mhm. Noch irgendwelche Länder mit Tee? Irgendwelche Nachzügler. Gerade nicht gut. Dann ist mein Dings wieder ein Teebeutel. Ich glaube, deine Küche miaut jetzt. Ja, meine Küche miaut nicht ganz. Ich glaube eher, mein Flur miaut. Du hast eine sehr, sehr seltsame Wohnung. Komm mich doch mal besuchen. Das will. Mein Dings ist eine Türklingel. Meins ist ein Tacho. Meins ein Tamponfaden. Was du nicht alles hast. Ich habe einen Türstopper. Mhm. Beim Tier musste ich leider wieder passen. Da habe ich einen Tiger hingeschrieben. Tarantel. Mhm. Trampeltier. Selber. Tapir. Mhm. Mein Flugzeug ist ein Tretauto. Trampolin. Sporto. Was? Wenn Räder unten dran sind. Die müssen nur strategisch verteilt sein. Dann hat das mit Fahrzeug noch immer wenig zu tun. So Trampolin-Schuhe vielleicht oder sowas, aber. Auch das ist kein Fahrzeug. Ja. Na gut. Wenn Räder unten dran sind. Nur nie ein Trampolin mit Rädern gesehen. Kannst du mal sehen, wie schnell die sind? Mein Fluchtfahrzeug ist ein Taunus. Oh. Ich habe einen Traktor. Oh. Ja, Mähdrescher und Trecker gehören zusammen. Ja, das ist vernünftig. Nächste wird dann ein Superhelden. Superheld. Meiner ist Tarzan. Ich hab jetzt einen deutschen Superheld, ist der Tortenmann. Oi. Halb Mann, halb Torte. Er schwingt sich den Bösen ins Gesicht. Wäre nicht drauf gekommen, oder? Nee. Er hatte jetzt ein anderes Bild spontan vor Augen, aber der ist auch. Ein Superheld ist ein Traummann. Ich habe den Trapezmann. Was macht der? Was ist seine Superkraft? Der bekämpft halt Verbrechen, die in Zirkuszelten geschehen und stürzt sich dann von oben auf die Übeltäter. Ist ja völlig häufig, ne? Ich meine, Tiger werden misshandelt. Trapezmann Kinder, ist zur Stelle. Kinder Popcorn betrogen. Trapezmann! Yay! Mein Pornoname ist Tittenkrieg. Ich habe Tumult im Talar. Transvestit. So ein ja. Sein. Kurz, aber knackig. Ja, ich habe daraus die Transenbräute aus Thailand gemacht. Ich habe da heute und Kopf tief stehen. Was? Nicht, ich muss passen. Weiter als tief bin ich nicht gekommen. Ja, passt doch. Tiefer geht's immer. Das ist tief ist angenommen. Ja, tief ist halt der erste Teil. Ich meine, da gibt es halt den zweiten. Genau, tief Teil 2 und so. Super tiefer geht's immer. Mein Geräusch ist tröd. Meins auch. Menno. Mit wie viel Ö? Moment. Doppel-Ö. Ich hab 3 Ö. Ich hab's ein bisschen länger. Tröd. Ich hab Tüt. Tüt, auch schön. Ich hab's Töff. Ich hab Zitze. Snob. Einspruch, das schreibt man mit Z. Nee. Z schreibt man immer noch mit T. Z-E. Ja, wenn man sich hier ein T leisten kann, ne? Und so. Ja, ich sage, es ist ein Snob. El Snobbo. Finde ich gut. Irgendjemand sollte A sagen, glaube ich. Ich war gerade. Ja, dann sag ich einfach A. Stopp. H wie Halt. Stopp. Selber. Ich ziehe für diese Runde nach Hamm. Ich auch. Menno. Hanau. Ich habe Hornau. Ich muss mal gucken, ob es das gibt. Es klang nach Stadt. Ja, es klingt ziemlich plausibel. Hornau, Kelkheim, Wikipedia-Eintrag vorhanden. Jo, passt. Sounds legit. Postzahl, Vorwahl, passt schon. Honduras ist doch ein Land, gell? Ja. Gut. Holland. Ich habe da Hawaii. Haiti. Hinterpommern? Ich weiß nicht. Hat das mal als Land gezählt irgendwann? Also, ja, wir hatten ja immer so gemacht, so Bundesländer und so gehen ja eigentlich auch, wobei es Hinterpommern jetzt auch nicht unbedingt... Hinterpommern hat einen Wikipedia-Eintrag. Ich habe gewonnen. Okay, dann geht's. Region zählt ja auch, ja. Mein Dings ist Heu. Hinterpommern ist jetzt in Polen, nur mal so. Ja, klingt plausibel. Ich habe den Holzkeil. Wunderschöne. Achso, Entschuldigung. Nein. Hustentropf habe ich. Auch schön. Was hatte das Bärlein? Hundeflöte. Mhm. Ich habe noch nie Hundeflöte spielen sehen. Ich habe Hüftgold habe ich. Yay! Wer hat das nicht? Mein Tier ist die Hyäne. Da habe ich gepasst. Hummelgarnele. Das ist ein Ding. Hat die Flügel? In so einem Pelz Hintern? Nee, die ist nur gestreift. Hamster. Hi. Grüß dich. Hallo. Moin. Hi. Wie war der Witz da mit dem Hai und dem? Muss ich mal überlegen, sage ich nachher, wenn ich da wieder drauf bin. Kenn ich auch, ich weiß aber nicht mehr, wie er ging. Der Kuckuck zu dem Hai. Hai, sagt der Hai zu dem Kuckuck, Kuckuck. Oder sagt so. Der Sperling, ihr seid doch beide bekloppt. Mein Fluchtfahrzeug ist egal, was es ist, aber es ist ein Holzvergaser Wohnmobil. Sind ziemlich selten geworden, aber in Schweden soll es wohl noch ein, zwei geben. Ich habe den Hubschrauber. Der Arme. Ich habe den Hammer. Wo hätte ich einen Hammer? Ich hätte am Morgen. Nee. Ja. Da müssen wir, nee, Vorsicht, wenn, wir machen. Wenn jetzt beim letzten Mal das Trampolin dabei war, habe ich eine Hüpfburg. Auch die mit Rädern nehme ich an. Natürlich. Die ist nämlich sicherer als ein Trampolin, weil die ist überall so gepolstert. Außerdem treibt die auf Wasser. Das ist praktisch. Aber du genau. musst dann diesen Generator, der das Luft da reinbläst, auch dauerhaft mitnehmen. Ja, ja, dafür gibt es eine Pumpe, auf die springst du immer rauf. So eine Trittpumpe. Also bei so einer Hüpfburg, da musst du schon gescheit hüpfen. Also. Ja, deutsche Ingenieurskunst, ne? Diesen Flyer in so einem Kinderaufbewahrungsdings hier so Nachmittagsspielraum. Kinderverwahreinrichtung. Dein Kind immer hinbringst, oder? Genau. Und da lag ein Flyer rum und die schrieben, sie haben eine Öko-Hüpfburg und haben dann ein Foto davon gemacht. Und sie haben aus eine was? Hüpfburg aus Heuballen zusammengebaut in der Original-Hüpfburg-Form. Sehr geil. Öko-Hüpfburg, die braucht keinen Strom. Okay, sie fault, aber ich meine, es ist Öko. Warum liegt denn hier Stroh? Irgendwann hast du dann eine Komposthüpfburg. Oh, ist das schön. Ja, mein Superheld ist Hoppelman. Hoppelman? Siehst du mal, der könnte mit der Hüpfburg fliegen. Oder sie auffressen. Ich hab das Hosenträger-Girl. Oh, yeah. Ich bin jetzt direkt mal richtig aus der Rolle gefallen. Ich hab den Hulk. Hulk. Da gibt's doch schon einen, da muss ich doch nicht mehr denken. Meiner ist und war Harald Junke. Oh. Oh. Mein. Ich hab keinen. Mein Pornoname ist Horst kommt heftig. Oder? Der war echt von hinten. Ich hab das Harem-Bingo. Wie geht das? Kannst du das kurz erklären? Da fehlt mir die Fantasie. Man schreibt die Namen von allen, die im Harem sind, auf und vögelt sie durch und so. Und wer als erster Fünfe in einer Reihe hat, schreit Bingo. Ich habe Hausfrauen 1 bis 25. Gibt es halt mehrere Teile. Gibt ja auch viele Hausfrauen von daher. Meiner ist Hure. Berlin hat immer die kurzen, knappen Pornotitel. Du bringst halt auf den Punkt, ne? Ja, das ist so ein bisschen moderne Kunst, also. Ich stelle mir die Pornoabteilung in irgendeiner schmierigen Videothek vor. Berlin geht kurz durch. Da ist der kürzeste Titel, den suche ich aus. Nämlich. mein Geräusch. 30 Minuten. Alles, was notwendig ist. Nee, ich habe noch. Du hast noch. Heute gibt's Bräute. Oh. Das klingt schon ein bisschen wie so ein 70er-Jahre-Porno. Ja, ich sollte die Branche wechseln, so. Du solltest Porno-Titel ausdenken. Genau. Was machst du überhaupt mit Porno-Titel aus? Ist das eigentlich ein anerkannter IHK-Beruf? Porno-Titel-Ausdenker? Ein Bekannter von mir. Also, das sollte echt ein Ausbildungsberuf werden. Das hat Zukunft. Ein Bekannter von mir hat seine Magisterarbeit über die Pornos der 70er Jahre geschrieben. In welchem Fach? Ich glaube, das war Mediengedöns. Irgendwas mit Medien. Ich habe ja auch Glück, dass jetzt dieser Vorschlag zur Pornoverbannung in der EU gekippt ist. Ne? Einer von sonst hätten sie mir komplett die Grundlage entzogen. Das wäre nicht schön. Ja, also das wäre im Prinzip in einem Berufsverbot gleichgekommen. Naja, genau, ein Grund mehr, das abzulehnen. Ich fand ja die Reaktion geil. Sie haben haufenweise Mails dazu gekriegt. Was haben sie gemacht? Die Mails blockiert. Ja. War nicht gut. Wir haben jetzt 4-mal geraten und wir sind 5 Leute. Das heißt, einer hat noch nicht A gesagt. Ich habe noch nicht A gesagt. Na, sag doch mal A. Die Lautmaler haben aber noch gefühlt. Oh, die Entschuldigung, ich bin schon wieder zu schnell. Intervenieren hier. Ne? Meins ist Hachi. Gesundheit. Hoppala. Ich habe da, um den Carter Carlo aus Mickey Mouse zu zitieren. Har, har, har. Ich weiß, ihr habt das alles so gelesen. Meins ist Hach. Ich hab Hui. Wusstest du, dass du das einem Russen nicht unbedingt sagen solltest? Hui. Ich das kann heißt, ein bisschen Russisch, aber das weiß ich nicht. Das heißt, also, wenn der Russe neben der Schlittenbahn, Rodelbahn steht und alle brüllen Hui, dann macht der Russe was? Ganz einfach, also Hui auf Russisch heißt so viel wie ziemlich vulgär Schwanz. Das heißt, er fragt sich, warum brüllen die alle Schwanz? Warum sagen die Kinder alle Schwanz? Super, gefällt mir, hat was. Wir sind in einer verrückten Welt, die brüllen alle Schwanz. So der russische Opa, der irgendwie am Rollator. Es gibt da von Knorkator ein Lied, in dem schlagen sie vor, das Wort Herz durch das Wort Schwanz auszutauschen. Dann heißt halt alles schwanzlich willkommen und sowas. Das ist ja, das kommt gut. Wobei da auch Unbreak My Heart sehr, sehr interessant klingt. Ja. Bin ich auch dafür. Jetzt auch noch die Jungs quälen. Ja, dann darf Merlin jetzt A sagen. A. Und denk dran, du musst jetzt auch B sagen. Weil wer A sagt, ne? Sagt eigentlich wer Stopp? Passiert bestimmt irgendwann. Nee. Ich hab schon. Wir lassen das Berlin jetzt einfach mal ein bisschen. Stopp! Z. Eieieiei. Ah, das ist ja einfach. Wollen wir wetten, wir haben alle die gleiche Stadt? Nein. Z hat mir schon mal und ich weiß, was ich damals hatte. ach verdammt, aber beim Land nicht mehr. Also ich schätze mal eher, dass wir uns beim Tier treffen. Was? Das muss ich, glaube ich, googeln. Minuspunkte, also. Das geht ja so nicht. Nee, ich meine dann hinterher. Ach so, ja gut, das geht. Das muss ich euch, glaube ich, zeigen, weil sonst glaubt ihr mir das nicht. Stopp. Was? Also, nein. Aber dann habe ich ja gar kein Geräusch. Ja. Na, dann ist das halt so. Meine Stadt ist Zürich. Meine auch. Ich habe Trubau. Ich habe Zaire. Schreibt man das nicht mit T? Was? Trubau? Zaire. Ja. Nö, das wird Z. Ich sag ja, das ist da schon wieder nah. Zaire, jawohl. Mit T. Zaire. Nee, also Trubau schreibt man mit ZSCH. Also, wie gesagt, warum spricht man's nah, an, nah an Tschechien dran. Und warum spricht man es mit T? Fragt die Tschechen. Der Tscheche an sich hat sowieso mit seinen Zischen irgendwie ganz komische Sachen am Laufen. Ja, ja, wie gesagt, Polen sind dann noch in der Ecke härter. Kennt ihr den von Badesalz, den tschechischen Tontechniker? Am Anfang von irgendeiner Platte fangen sie an. Entschuldigung, meine Damen und Herren, wir haben für diese Platte leider einen tschechischen Tontechniker für die Zischlaute. Tschechische Tontechniker. Entschuldigung für den Schiemarkt. Ach ja, schön. Okay, gibt's Zimbabwe als Land schon, ne? Ja, gibt's, hab ich mit S. Zimbabwe. Im Englischen wird's, glaube ich, mit Z geschrieben, das hat man letztes Mal. So steht das überall. Ja, nee, im Englischen ja, das war doch so irgendwie, oder? Ja, ja. Zimbabwe im Englischen ja, im Englischen mit Z. Ich wollte ja noch was. Zu schade, dass wir auf Deutsch spielen. Tja, Minuspunkt. Mhm. Dann schreibt das im Deutschen mit S? Ja. Im Deutschen mit S, im Englischen mit Z. Aber es wäre auch ein Land und keine Stadt, oder? Ja, ich war ja bei Stadt mit Zürich unterwegs. Und wir hatten. Ach so. Nee, aber Zimbabwe war Zimbabwe nicht ein Land? Zimbabwe? Ja, ein Land. Darum ging es mir doch. Aber ich war ja auch schon beim Land. Hat denn noch irgendjemand deine Stadt unterschlagen? Zwickau. Du hast deine Stadt noch unterschlagen. Nämlich Zwickau. Jetzt würde der René wahrscheinlich wieder einen von seinen schlimmen Nazisprüchen bringen. Das ist Renés schlimme Nazisprüche. Ja, ich meine, der flippt ja sogar bei 88 aus. Hey, das ist eine Zahl. Warum muss man bei Zwickau? Also, ja, hier wegen hier, weißt schon, NSU und Terrorzelle und Geblödel. Und Schilpe. Genau. Schreibt man dir ich mit T? Schilpe schreibt man, glaube ich, auch mit Z, oder? Die reden also total bekloppt in der Gegend. Ja, ja. Die schreiben kein T hin, sprechen es aber. Ja, man schreibt sie mit Z. Sag ich doch. Mit T sind das alles irgendwelche Anwälte, Ärzte oder Fahrschulen? Okay, also wenn man ein bisschen edler klingen will, hat man sich einen T vorne ran setzen lassen. Ja, das muss man sich bei uns hier in der Gegend kaufen. Ja, obwohl der vierte oder fünfte Eintrag ist dann auch schon eine Kfz-Werkstatt. Also, naja. Ja, was hast du jetzt eigentlich gesucht? Schöpe mit T statt Z. Nee, es wird ja mit Ä geschrieben. Z-S-C-H-E-P-E. Das sind wir aber bei Schäpe und nicht bei Schöpe. Aber die Olli hieß doch Schäpe. Also die. Aber ja, jeder sagt Schöpe. Ja. Ja, ist mir auch so. Ja, aber ich hab das jetzt gerade mit L gefunden. Naja, ist egal. Wie gesagt, das ist eine seltsame Sprache. Sein Zahn. Nee, jetzt müssen wir das Land noch abhaken. Ach, ich hab's ja abgehackt gehabt, weil geht ja nicht. Ja, Zillertal habe ich als Region. Hm? Mein Land ist Zypern. Mhm. Mit Z. Ja, stimmt. Ja. ich war jetzt gerade schon wieder bei der englischen Schreibweise. Ja, ja. Mein Dings ist eine Ziehharmonika. Ein Zottelteppich. Oi. Mein Dings ist ein Zipfel. Meins ist eine Zahnfüllung. Ich habe einen Zwickel. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, herauszufinden, was zum Henker ein Zwickel eigentlich ist und was es macht. Das ist eine Brille ohne Träger. Genau. Nein, das ist ein Zwicker. Ein Zwickel ist, glaube ich, diese Einlage im Slip und fragt mich nicht, warum ich das weiß. Also im Slip ist davon nochmal diese so eine doppelte Stoffschicht. Und ich glaub, na, sagen wir so, da wo man bei Jungs den Eingriff hat, der Bereich ist der Zwickel. Genau. Es gibt aber den Zwickel auch noch, glaube ich, beim Bier irgendwie. Beim Bier gibt's den. Ich habe gerade die Wiki auf. In der Geometrie. Genau, Kugelzweieck. Ein Kugelzweieck. Was ist bitte ein Kugelzweieck? Ja, stell dir mal eine Kugel vor und dann nimmst du zwei Punkte, die du mit zwei Linien miteinander auf dieser Kugel verbindest, also sphärisch verbindest. Eine Halbkugel? Nein. Eine Halbkugel hat nämlich keine zwei Punkte, sondern ist halt eine halbe Kugel. Die hat einen Kreis und Fläche, also eine Viertelkugel wäre ein Zwickel. Also wie so eine abgewickelte Kugel, meinst du? Ja, ich schmeiß einfach mal den Link hier in den Chat rein. Kugelzweig. Damit kann man auf jeden Fall Menschen irgendwie ziemlich irritieren. Generell in jedem Vergleich stellen wir uns ein Kugelzweig vor. Genau, so prinzipiell erstmal. Oder dann aber nicht drauf eingehen. Oder ein sogenanntes Gleichrund. Und den Zwicker nennt man auch Zwickel. Und im Textilbereich ist es einfach nur ein keilförmiger Stoff. Ah, das, woraus ein Globus sich zusammensetzt. Okay. Wieder was gelernt. Meine Fresse, was ich alles für Worte kenne. Jetzt weiß ich auch, was sie bedeuten. Cool. Mein Tier ist ein Zobel. Ja, meiner auch. Meins auch. Ich habe das Zebra. Ich habe die Ziege. Ich habe den Zwerghamster. Die Ziege macht mäh. Schaf macht bäh. Mein Fluchtfahrzeug ist ein Zündapp. Ich habe ja schon gesagt, das müsste ich suchen. Meins ist ein Zettor. Ein Zettor? Ein Zettor. Ich habe es in den Chat gepostet. Ist ein Traktor aus dem Osten. Meins ist ein Zeppelin. Ein Zweirad. Ich habe einen Zwerghamster. Ich reite auf meinem Zweikampf. Mit Rädern. Nein, gesattelt. Das soll doch ein Fahrzeug werden. Ja, dann halt mit Rädern und trotzdem Sattel. Der Zwerghamster treibt nämlich die Räder an. Hauptsache in den Sonnenuntergang. Wie war das? Stell dir vor, du sitzt auf einem Pferd und reitest stundenlang im Kreis. Vor dir ist ein Hubschrauber und hinter dir ein Traktor. Was ist los? Die endlich vor dem Kinderkarussell. Genau. Ja. mein Superheld ist Z-Z-Z-Boy. Okay. Ich habe Twitter Boy Girl. Ich habe Zorro. Ist mir nichts eingefallen. Muss ich passen. Twitter Boy Girl ist gut. Ich habe den Zombie Meister. Mein Pornoname ist Zitterer Bräute. Ich habe Zitzenschnipsen. Aua. Ja. Fies. Mein Geräusch fehlt. Ich habe Zuhälter. Ich hab Zuhälter. Das gefällt mir. Der zweite Teil von der Hure, ne? Ich habe da übrigens zauberhafte Genie. Ja, gibt's garantiert ein Porno-Remake. Ja. Dann muss er nur Genie schreiben oder. Ich hab's mit D-S-C-H-I-N-I. Ja. Oh. So. Ja, dann waren wir jetzt alle einmal durch. Was tun wir? Geräusche. Ah, stimmt, weil ich kein Geräusch habe, habe ich Geräusche spontan übergangen. Habe ich auch nicht. Zoom. Zoom. Und es hat Zoom gemacht. Genau. Und ich kann da aus der Pinky und der Brain, eine wunderbare Trickfilmserie, zitieren. Zorg. Narf. Ja, das sieht irgendwie nach Pause aus. Ja, dann macht ihr halt Pause, dann überlegt viel Spaß. Legt der Rest, was wir denn jetzt wohl spielen könnten. Ja, nein, schwarz-weiß. Oh, ja, nein, schwarz-weiß, dazu brauchen wir eine Stoppuhr. Kriege ich das hier irgendwie jetzt auch noch hin? Ja, bestimmt. Könnten auch einfach noch so ein paar Ja-Nein-Rätsel machen. Mhm. Ja. Das ist gut. Verzeihung? Selber. Ja, nein, Rätsel. Naja, so Laterale. Das klingt immer irgendwie nach Toilette oder so. Was sind denn so Laterale? Laterale sind ja nein, Rätsel. Irgendjemand liest einen kurzen Sachverhalt vor und ja, okay. Zu Rätsel. Mhm. Das sind Laterale. Das ist Laterale? Jetzt. Kann man noch vielleicht sagen. Ihr könnt auch wählen, ob es sehr schwere Rätsel, extra schwere Rätsel oder super schwere Rätsel sein soll. Also ich wäre ja schon für die super schweren. Na denn. Ich meine, wir haben ja auch noch ein bisschen zu überbrücken, ne? Ja, ach, das kann ja jetzt nicht ewig dauern, dass der sich irgendwie so sein Bierchen geholt hat. Ja. Kinderleichte Rätsel wurden in mehr als 90... Kinderleichenrätsel? Kinderleichenrätsel. Das ist eine andere Sendung. Also kinderleichte Rätsel, sehr leichte Rätsel, mittelleichte Rätsel, mittelschwere Rätsel, schwere Rätsel, sehr schwere Rätsel, extra schwere Rätsel und super schwere Rätsel gibt's auf dieser Seite. Also ich wäre ja immer noch für das mit den Kinderleichen. Die Kinderleichenrätsel. Ja, da. Ah. Die True war's. Oder das Slenderman. Mhm. Das ist jetzt allerdings auch ein Witz. Los. Den muss ich jetzt einfach mal so vortragen. Ich klicke auf superschwere Rätsel und bekomme, möcht wohl wissen, wer das ist, der immer mit zwei Löffeln isst. Ein Hase. Ein Hase. Also wenn das jetzt super schwer ist, dann... Auf der Seite war ich, glaube ich, auch schon mal. Okay, der hier hat auch was. Ich habe einen kleinen Rattermann, der rattert, was er rattern kann. Sind wir jetzt noch bei den Pornotiteln? Der wäre zu lang. Wenn ich am Abend schlafen gehe... Ich stets an seinem Bäuchlein drehe. Morgen hilft er mir so dann, dass ich nie weg. Also ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz... Bist du sicher, dass das kein Vibrator ist? Ich muss mal ganz kurz auf eine andere Seite wechseln und unterhaltet euch mal eine Runde. Wir können ja mal ganz schwere spielen. Ich sehe, was du nicht siehst. Oh, das ist natürlich immer ein Voice-Chat extrem schwierig. Wobei, wenn wir dann noch jemanden mit einem grauen Star oder so dabei hätten, das wäre natürlich dann richtig fies. Ich sehe, was du nicht siehst. Was ist das? Schwarz. Grau. Meine Mutter wollte sich eine neue Brille verschreiben lassen. Und dann hat der Augenarzt gemeint, ne, hat eh keinen Sinn mehr. Weil sich da wohl ein Star ankündigt. Okay. Hat sich sehr gefreut. Ja. Aber ich meine, ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, spätestens im Herbst ist er ja dann eh wieder ab im Süden. Ne? Mhm. Aber soweit ich weiß, dass sie das teilweise medizinisch behandeln. Mhm. Ja. Also der nächste Augenarzt hatte dann auch keine Probleme, da irgendwie ne, eine neue zu verschreiben. Ja, ich finde es halt lustig so, oh nee, sie haben eh einen grauen Star, brauchen sie nicht mehr. Ja, aber der braucht dann noch ungefähr 5 Jahre, bis er dann richtig rauskommt. Oh ja, da geht auch die alte noch, da ist eh nichts mehr kaputt zu machen. Das ist schon eine echt harte Einstellung. Ja. Ich würde ihnen ja dieses Medikament geben, aber es lohnt sich halt nicht mehr. Ah, Hilfe. Bin ich auf der Seite gelandet, wo keine Antworten dabei stehen? Das ist was. Du selber ausdenken. Ja, wir bestimmen einfach, was Antwort ist. Genau. Ja, stummert dann ab so. Ja, demokratisch, die Mehrheit hat bestimmt. Oh, die kennt jeder schon. Ich konnte gerade mal spontan speichern. Ja, wir können ja dann doch noch das mit dem Zeichnen machen. Ne? Ich meine, gut, das ist natürlich für die Podcast-Hörer, die das dann noch hören, jetzt nicht so cool, aber Hauptsache, wir haben unseren Spaß. Ne? Sagen wir so, wenn wir so viel Spaß haben, dass es für einen Podcast was hilft. Ich könnte auch ein Audio-Interface entwickeln, was Pixel für Pixel ansagt, was gerade mit dem Stift passiert. Ja, ne, ist doch eigentlich relativ einfach. Ich meine, brauchst du ja bloß eine Sprachausgabe und dann halt einfach Hexcodes. Ne? Ich meine, das reicht ja. Nach oben, du musst halt schnell mittippen und rüberdrücken und mittippen und rüberdrücken. Und ich meine, wenn du dann so eine Datei von 1024 mal 768 Pixel hast, dauert halt ein Stück, ne? Wobei, ich meine, könnten wir dann vielleicht hier so der längste Podcast Deutschlands werden. Hm? Na, die Vogonen haben voll 9 Stunden voll gemacht. Oh. Ich glaube, Möbmöb hat schon mal irgendwie ein halbes Wochenende durchgesendet. Also Game One waren auch mal mit guten 8,5 Stunden oder so dabei gewesen. Hab ich ein Glück, dass ich jetzt nicht in die Verlegenheit komme, auszuprobieren, wie viel ich hochladen kann auf einmal. So, den hier, der. Ja, dann liegt Dings da ja völlig flach, weil bloß noch dieses eine Pfeil durchrattert und reinweise die Server da bei Auphonic abstürzen. Ja, erstmal auf Auphonic und dann auch auf meinen Hoster. Ein Mann liegt tot neben dem Bett. An der Decke seines Schlafzimmers ist Blut. Was ist passiert? Hat sie erschossen? Nein. Aliens? Schade. Nein. Aliens, ja. Entschuldigung, Spoto, ich bin dir ins Wort gefallen. Oder vielleicht auch doch nicht. Entschuldigung, ich bin dir ins Schweigen gefallen. Er ist vor Wut an die Decke gesprungen. Nein. Ist er denn schlaftechnisch begleitet, bekleidet? Irrelevant, könnte aber durchaus sein. Wurde er denn schlaftechnisch begleitet? Von einer Begleitdame. Wenn ja, dürfte sie sich ziemlich erschrocken haben und ist er jetzt aber auch nicht so relevant. Er hat ein Hochbett und ist da rausgefallen. Auch eine schöne Lösung, aber nein. Warum ist dann das Blut an der Decke? Er ist aus dem Hochbett an die Decke gefallen. Er ist aus dem Hochbett an die Decke gefallen. War es ein bizarrer Sexunfall? Nein. Ist das Bett vielleicht irgendwo in einem Flugzeug oder in einem Boot und das ist gekentert und dann doch wieder. Also er ist an die Decke gefallen und dann wieder runter. Nein. Schade. Zugunglück mit Schlafabteil. Nein. Mit mehrfachem Überschlag. Hat der Blutfleck überhaupt etwas mit dem Toten zu tun? Schon. Wäre der nicht da, wäre er nicht tot. Es ist sein Blut. Es ist ein Ex gewesen, ja. Ja, es ist sein Blut. Wenn der weiter unten wäre, wäre der auch nicht tot. Ist er aufgewacht und hat sich so erschrocken, dass er sich den Kopf an der Decke so dermaßen eingeschlagen hat, dass er tot ist? Nein. Stell dir vor, du warst auf, bist tot. Und bist tot. Ja, das ist scheiße, ne? Also wenn du aufwachst und hast keine Schmerzen mehr, dann bist du tot. Oder noch unter 30. Nee. Oder du hast genügend Morphium. Hat er denn irgendwelche Stich- oder Schussverletzungen? Nein. Also was nennst du eine Stichverletzung? Sowas, wo Loch in Körper, Blut läuft raus. Meistens. Wie die meisten Schussverletzungen so sind, ja. Also nein. Hat eine andere Person etwas mit dem Blutfleck zu tun, außer dem Toten? Nö. Das ist das seltsamste Selbst, das ich lange Zeit gesehen habe. Können wir hier so ein Ja-Nein-Fragen stellen, oder? Du kannst Ja-Nein-Fragen stellen, weil alle... Werden die beantwortet? Ja, Ja-Nein-Fragen werden beantwortet. Achso, gut, war es Selbstmord? Nein. Verdammt. Ein Unfall also. Ja. Und da steht kein Trampolin auf dem Brunnen. Mit Rädern. Richtig, da steht kein Trampolin auf dem Brunnen. Hat das Trampolin vielleicht jemand weggerollt? War es ein Wasserbett? Nein, also uninteressant. Entschuldigung, kann auch ein Wasserbett sein. Und das Blut ist nur an der Decke, sonst nirgendwo. Das Blut ist nur an der Decke, ja. Der Mann ist aber nicht explodiert. Richtig, so viel Blut ist es dann doch nicht. Aha. Der Typ hat versucht, eine Mücke zu jagen und ist dabei, hat die Mücke zwar erschlagen, aber ist dabei gestolpert, runtergefallen und hat sich das Genick gebrochen. Auf welcher Seite hast du das jetzt nachgelesen? Ist das echt wahr? Das ist das Dümmste, was mir gerade eingefallen ist. Ja, Mücke sticht Mann, und Mann wacht auf, jagt Black Mücke. Black Stories kenne ich wirklich nicht. Ja, damit hättest du, wenn wir Punkte hätten, einen Punkt. Die dümmste Geschichte gelöst. Ja, machen wir noch eine. Okay, nehmen wir gleich oben drüber die. Ein Mann geht eine kurze Treppe hinunter. Unten angekommen wird ihm bewusst, dass gerade seine Frau gestorben ist. Warum? Er hat sie erschossen. Nee, er ging ja die Treppe runter. Sie stand halt unten und er hat sie auf der Treppe erschossen. Achso, während er die Treppe runtergeht, verstirbt seine Frau und er weiß es. Sie sind aus der Straßenbahn ausgestiegen. Nein. Weil sie gerade die Treppe runterfällt. Nein. Er ist gerade mit dem Bus drüber gefahren. Nein, er geht hier eine kurze Treppe hinunter. Ja, er ist drüber gefahren und er guckt raus, ob er auch wirklich tot ist. Ist die Treppe in seinem Haus? Nee. Ist die Treppe in einem Fahrzeug? Nee. Also, war die Frage, ist die Treppe in einem Haus oder in seinem Haus? In seinem Haus. Ja, okay, dann nee. Ist die Treppe in einem Haus? Ja, in einem Haus wäre sie nämlich. Und die Frau ist bei ihm. Nein. Es ist ihm nur dann in dem Moment klar. Ja, das war's dann jetzt. Hat er irgendeinen Fernmeldeapparat dabei? Was ihm jemand sagen könnte, dass die Frau halt tot ist. Ein Telefon zum Beispiel. Zum Bleistift, ja. Oder ein Walkie-Talkie oder ein Dosentelefon. Oder ein Handy. Oder ein Smartphone. 4 oder 5? Nee. So eins reicht. Ja, genau. Nee. Das war die richtige Antwort. Auf meine Sache. Und seine Frau verstirbt genau in diesem Augenblick, wo er die Treppe runtergeht. Ja. Mhm. Ist sie bei ihm? Nee, nee. Steht da überhaupt ein Kausalzusammenhang? Er könnte auch die Treppe hochgehen, er könnte auch durch einen Flur gehen. Er könnte ist die Treppe, also die Treppe ist da für den Sachverhalt, dass die Frau, die jetzt tot ist, nicht wirklich relevant. Nee. Sind Sie im Krankenhaus? Richtig. Geht er gerade unten in die Pat, also in die Pathologie? Ich meine, wenn du dahin gehst, zu deiner Frau gerufen wirst, ich meine, da stehen die Chancen relativ schlecht, dass er noch gut bei... Nee, er wird auch nicht gerufen, also er kommt mutmaßlich gerade von seiner Frau oder so. An ihm läuft jemand vorbei mit einem Organbehälter, auf dem der Name seiner Frau steht. Nein. Leichensack? Nein. Ja, ihm begegnet der Bestatter auf der Treppe? Nein. Oder seine Geliebte mit einem blutigen Messer. Oder einem zerknüllten Kissen. Also ist sie im Krankenhaus? Oder die sind, ist die Frau im Krankenhaus? Ja, ja, ja, ja. Und der Mann auch? Er geht gerade die Treppe runter, ja. Und wie war das? Ihm wird bewusst, dass seine Frau tot ist, oder wie? Weil er sie gerade umgebracht hat. Wäre dann ein bisschen spät, dass sie klappert auf der Treppe. Oh, die ist jetzt da. Oh, hoppla! Oh, hey, nein, das wusste ich natürlich jetzt nicht. Karl! Oh. Und es ist auch nicht so, dass sie aus dem Fenster gesprungen ist und er sie dann da auf dem Boden liegen sieht oder so. Sie wurde auch nicht aus dem Fenster geschubst? Nein. Gute Frage. Ist die Frau eines natürlichen Todes gestorben? Kann man jetzt... Also so Altersschwäche, fliegende Pianos oder... Er hat die Geräte abgestellt. Nein. Oder es gibt einen Stromausfall. Und verdammt. Ja. Spot, ich möchte dich irgendwann mal schlagen. Könntest du mal in Berlin. Wir haben Zuhörer. Glaube ich. Also zumindest Menschen im Chat. Also das, was man jetzt nicht unbedingt rauskriegen kann, weil es also noch dazu so sehr skurril ist, werde ich jetzt einfach mal vorlesen. Es handelt sich um ein Krankenhaus, in dem die Frau des Mannes an einem Beatmungsgerät liegt. Der Mann ist der Techniker, der das direkte Notstromaggregat reparieren soll. Während er die Treppe runtergeht, gehen alle Lichter aus. Ist also quasi in echtes Licht aufgegangen. Ausgegangen. Oder auch nicht. Ausgegangen, genau. Ja, genau. Noch eins oder was anderes? Mach ruhig. Ja. Dann nehmen wir über 20 Musiker eines Orchesters spielen gemeinsam vor Publikum, aber niemand hört zu. Warum nicht? Alle tot. Ja. Ja, ja. Alles andere wäre reine Vermutung. Ja, dann vermute mal. Also nochmal. Über 20 Musiker ins Orchester spielen gemeinsam vor Publikum. Aber niemand hört zu. Warum nicht? Alles taub. Oder sie spielen gar keine Musik, sondern Schach oder so. Heim, so? Nee, es muss schon irgendwer tot sein, sonst wäre es nicht dabei. Ist denn wer tot? Ist keiner tot. Was? Was soll das denn? Ein Lateral ist nicht ein Todrätsel, sondern ein Ja-Nein-Rätsel. Gibt es Tote? Es gibt keinen. Weiterhin. Dann ist also ja langweilig. Oh nee, dann will ich das nicht. Wir wollen Blut. Wir wollen Tote. Hey, wir können das Orchester immer noch sterben lassen. Wir sind ja schließlich Diktatoren hier, also. Richtig. Ja, am Schluss kommt dann das Phantom der Oper. Ja, Spotto darf dann die Lösung jetzt nochmal vortragen. Was? Phantom der Oper? Nee, vorhin hast du das Richtige mal zwischendrin erwähnt. Nee. Schach? Über 20 Musiker spielen 20 Leute Schach. Die spielen Fußball. In einem Schachturnier, ja. Ach doch. Ich bin auf dem Schachturnier gewesen. Könntest du bitte aus meinem Kopf rausgehen? Ich hab's dir vorhin schon gesagt. Leserecht verweigert. Spotto hat Rotzucker. Mist. Ja. Noch eins. Ja, ich auch. Aber jetzt bitte wieder was mit Toten. Okay. Ein bisschen makaber muss schon sein. Na denn, ein Mann schaut aus dem Fenster und beobachtet eine hübsche Frau, die gerade an seinem Haus vorbeiging. Kurz danach war er tot. Hätte er die Frau nicht beobachtet, würde er noch leben. Er ist aber nicht aus dem Fenster gestürzt. Was ist passiert? Was war das für ein Mann nochmal? Ein Mann schaut aus dem Fenster und beobachtet eine hübsche Frau, die gerade an seinem Haus vorbeiging. Warum beobachtete? Beobachtete. Gut. Kurz danach war er tot. Hätte er die Frau nicht beobachtet, würde er noch leben. Er ist aber nicht aus dem Fenster gestürzt. Was ist passiert? Seine Frau hat ihn umgebracht. Nein. Hat er aus dem Fenster von einem Haus geschaut? Ich muss euch all den Lesen verweigern. Nein, hat er nicht. Hat er aus einem Zug geschaut? Oder aus einem Fahrzeug? Besser gesagt. Aus einem Auto. Das saß am Steuer. Aus einem Auto geschaut. Aus einem Auto und war abgelenkt und hat sich zurückgefahren. Ja. Ja. Ja. Waren das jetzt die Kinderleichen? Die Kinderleichen, nee, egal. Die Kinderleichen hatten wir ja noch nicht. Kinderleichen, Ja, misch nochmal durch und mach halt einfach nochmal was. Ich meine, wenn die Rätsel halt so einfach sind, kannst du ja nichts führen, ne? Nicht so richtig. Was ist denn das? Ach, das sind wieder die ohne Lösung. Oh, die ohne Lösung, die sind gut, da können wir uns selber was ausdenken. Das klingt sympathisch. Was? Ich meine, das sind wir eh viel kreativer, als man mal. Der hier ist so bekloppt, vielleicht kommt er tatsächlich nicht drauf. Je mehr Menschen er sterben ließ, desto angesehener und beliebter wurde er. Er ist ein Henker? Nein. Sicher? Ja. Ein römischer Imperator. Die wurden beliebt dadurch, dass die Leute... Gott. Ja, Gladiatoren. Gott finde ich gut. Ja, schaut euch mal die Statistik an. Wie viele Leute hat Gott umgebracht? Wie viele Leute hat der Teufel umgebracht? Also Gott ist also hoch in Führung. Ist es irgendein Feldherr oder sowas? Nein. Ja, der Chat fragt Politiker. Schauen wir doch mal ein bisschen interaktiver her. Nein. Also Chat, nein, kein Politiker. Je mehr Leute er umbrachte, desto angesehener wurde er. Richtig. Der Arzt in der Todeszelle, der so quasi, oder ja, also der Henker, nee, Henker hatten wir ja schon. Und er hat Menschen umgebracht? Ich lese noch einmal vor. Ist die Person ein Arzt? Je mehr Menschen er sterben ließ, desto angesehener und beliebter wurde er. Ist der ein Arzt? Nee, der ist kein Arzt. Okay, also arbeitet auch nicht in einer Abtreibungsklinik. Nein, auch das tut er nicht. Könnte ja sein. Dafür beliebt? Zumindest bei der Kundschaft, ne? Ich meine, die gehen ja da nicht umsonst hin. Der Chat sagt Menno. Ja. Ist er denn auch ein Mensch? Oder ist er irgendwie ein Tiger und seine Tigerfreunde finden ihn ganz toll, dass er so viele Menschen umbringt? Ja, er ist auch ein Mensch. Freut die Person sich über das Ansehen, dass es halt genießt, aufgrund dessen, dass sie halt Menschen umbringt? Ich denke, der Mensch freut sich darüber, dass er angesehen hat. Also, meistens. Bringt der andere eigentlich andere Menschen um? Hat man gar nicht gefragt, ne? je mehr Menschen er sterben, oh, Jochen, desto angesehener und beliebter wurde er. Ja, ich muss jetzt ins Bett, ist ja schon spät, ne? Machst du uns jetzt den René hier? Ist er ein Soldat? Ja. Bitte, Bärchen. Ist er ein Soldat? Nee. Bringt er die Menschen dann um oder lässt er sie nur sterben? Er lässt sie sterben. Ist er vielleicht der faulste Feuerwehrmann der Welt und steht im Guinness-Buch der Rekorde? und wird dafür total beliebt. Hey, sie sind doch dieser Feuerwehrmann, bei dem alle sterben. Total schräg hier. Lässt der die Menschen willentlich und absichtlich sterben? Ja. Geht es überhaupt um eine natürliche Person? Inwiefern geht es, also der die sterben lässt. Ja. Ich überlege so halt General Winter oder sowas zum Beispiel, wäre halt kein richtiger General, sondern einfach nur der Winter, den man aber General nennt. Genau. Wie heißt der nochmal in Russland hier? Väterchen Frost? Genau. Mir fällt es auf Russisch nicht ein. Ist es jemand, der im Hospiz arbeitet und die Menschen human und schmerzfrei sterben lässt? Nein. Zweck, während ich mir Getränke mische. Und das ist eine gute Sache, dass die Menschen sterben. Je mehr Menschen er sterben ließ, desto angesehener und beliebter wurde er. Ja, also wäre es eigentlich eine gute Sache, dass die Menschen gestorben sind. Sagen wir so, es freuen sich immer wieder Leute darüber, wenn sie gehört haben. Das machen aber manche Erben auch, also... Also formulieren wir es anders. Eine ganz große Gruppe von Leuten, die jedes Mal, wenn dieser Mensch Leute sterben lässt, sagt, yay, endlich hat er wieder jemanden sterben lassen. Ist es ein Richter? Nein. Wollen die Menschen, die sterben, denn sterben? Ich glaube, die werden nicht gefragt. Es ist ein Actionfilmregisseur. Ein Krimi-Regisseur. Nee, ein Regisseur ist er nicht. Stimmt, beim Tatort soll ja schon der eine oder andere aus Langeweile gestorben sein. Ne? Und andere haben gejubelt. Schalala. Benötigt das Sterben irgendeine Anwendung von Gewalt oder machen die Leute das halt einfach so? Ja, ich meine... Sterben, das ist der Lauf des Lebens. Genau. Ist es denn ein Krimi-Autor? Er hat's dir verraten, der BML hat's dir verraten. Schon. Chat. Aber ich glaube, sowas ähnliches kam vorhin doch schon mal irgendwo mit durch, ne? Ja. Ja. Also so zumindest TV-Krimis. Ja, es kam über die Frage, ob es denn vielleicht ein Regisseur ist. Und habe ich gesagt, Regisseur ist es nicht. Ah. Übrigens heißt Väterchen Frost in Russland Jetschim Ross. Nur mal so, ich kam gerade wieder drauf. Ich dachte, Stefan. Du hast gerade nochmal schick hier Wodka, Mathe und da hast du gesagt, so war's. Nee, ich bin gerade, der Rum ist gerade leer und jetzt gieße ich noch den Wodka hinterher, weil das reicht nicht. Ja, muss ich auch, ne? Ja, nee, ich schreibe heute noch ein bisschen diskordianischen Rundfunk und da muss ich auf ein Level kommen. Oh, ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen reden, ne? Ja, meinetwegen, Freitag 19:30, ich gründe meine eigene Kabale und so. Ich werde mich wahrscheinlich sehr anhören wie Dr. Axel Stoll. Oh ja. Das könnte aber wahrscheinlich daran nicht dacken, ne? Also. Nee, es kommt an Samstag oder wahrscheinlich Sonntag raus. Also ich mache im Skype eine Gründungsfeier. Wer dabei sein will, kommt einfach dazu oder sagt mir Bescheid oder so. Wie spät geht das los? 19:30. 19:30, weil da bin ich noch zur Probe, weil ich glaube, ich komme da erst irgendwann so gegen 0 Uhr. Also wäre nichts für mich. Achso, na gut, das wäre sowieso zu spät. Ja. Nee, ich fahre Samstag morgens dann nach Leipzig. Muss ich auch weg. Leipzig zur Buchmesse. Genau, Hörerinnen und so weiter treffen. Ja. Ja, aber dann muss man vielleicht meinen Arschtritt überreichen. Na, was? Ja, das mache ich dann nach dem treffen. Das kannst du auch einfach zur Begrüßung machen, dann ist das schon richtig so, weißt du? Nee, zur Begrüßung kriegt er ja ein Buch von mir. Das geht nicht, der Herr Bartuschek. Okay. Okay, wir fransen aus. Machen wir noch was? Machen wir noch ein paar Tote? Machen wir noch? Lass uns noch ein paar Tote machen. Okay. Ich versuche gerade was zu finden, was irgendwie nicht offensichtlich ist. Das ist so das Problem. Oh, ich sollte irgendwann selbst mal da was schreiben. Dann steht es nämlich nicht mehr im Internet und keiner kann das herausfinden. Okay, das ist ein Mathe-Rätsel und kein Lateral. Oh Mann. Über irgendwas freut sich BML, aber über was? Und was heißt eigentlich BML? BML ist sowas ähnliches wie BBL. Damit gerade richtig schön betreut habe. Mathematiklehre? Nee. Das wäre einfach nur Wirtschaft. Ja. Mit U und A ist es Frau und Mann. Die wohl keiner raten kann. Was? Die was? Die wohl keiner raten kann. Nee, der erste Teil. Mit U und A ist es Frau und Mann, die wohl keiner raten kann. Was? Ja, genau. Ich habe endlich ein schweres Rätsel gefunden. Ich frage mich gerade, ob das von der BML, Bär mit Limonade, irgendein Hinweis sein soll, aber... Nein, Bär mit Limonade, das soll, glaube ich, BML heißen einfach. Ah, stimmt, ja. Nee, das ist... Also, U und A, Frau und Mann. Also das klingt ja nach Russisch U und A und Frau und Mann, weil das ist ja, ein bisschen seltsam aufgelöst, aber... Ich hätte gedacht, das geht schneller. Ich dachte, das hat man als Kind schon mal gehört. Ich kannte es. Aha. Wobei du halt aus deiner Kindheit eh ein paar sehr seltsame Sachen, haben wir ja heute gelernt, kennst. Darf ich fragen, ob du aus dem ehemaligen Osten kommst? Nee, ich bin der Grenzgebiet Hessen-Rheinland-Pfalz und zeitgleich Taunus-Westerwald. Okay, das ist ganz weit weg von meiner Geburtsstadt. Das ist so im Nichts. Mein Vater wiederum ist aus Eschwege. Hat das so irgendwas mit dem Rätsel zu tun? Nö. Na, wenn Alex meint, sie kennt das, dann könnte man ja hier so kulturelle Gemeinsamkeiten eventuell ausnutzen, aber die gibt's halt nicht so gebürtig, zumindest nicht. Nee. Ja. Nee. Kann man ja nicht mal Fragen stellen, also. Hat es denn wirklich was mit Frau und Mann, also im biologischen Sinne, zu tun? Ja, ja, genau. Es geht um einmal männlich, einmal weiblich. Und das U gehört zur Frau und das A zum Mann. Genau. Uli und Ali. Was ganz eindeutig ist, ersteres Frau und zweiteres Mann ist. Genau. Ulla halt. Das ist ja nur wirklich eindeutig. Ulu und Alu. Juma und... Ach nee, macht nicht viel Sinn. U ist auch nicht der erste Buchstabe, aber es ist schon richtig, es ist im Wort drin vorhanden. Aber auch nicht am Ende. Aber auch nicht am Ende. Ist das ein langes Wort? Also die Wörter relativ lang oder relativ kurz? Das sind 4 Buchstaben. Moment, lass mich nochmal nachschauen. Erzähl nochmal. Beiden Fällen. 1, 2, 3. Ja, ich gucke gerade, ob es in beiden Fällen 4 Buchstaben sind. Ach, die Wörter sind also unterschiedlich lang. Nee, beide gleich lang, beide 4 Buchstaben. Und das gleiche Wort außer U und A. Hund und Hand. Ach nee. Die Hand, der Hund, aber nee. Die Hund. sind das Namen? Also bloß mal so, um es mal ein bisschen einzugrenzen. So wie Hans und Ralf. Hans und Hunds. Hey, du Hunds, kommst du wieder. Oh, hätte ich echt nicht gedacht, dass er jetzt da so lange drin knapst. Also nicht, sind keine Namen. Nee, Namen sind es nicht. Sind es denn Menschen, bezeichnen die Wörter Menschen oder Gegenstände, hatten wir schon, oder? Gegenstände auch nicht. Also Menschen. Nee, keine Menschen. Tiere. Ja, Tiere. Hahn und Huhn. Ach, und Han Solo hat dich verwirrt, deswegen musstest du nochmal nachgucken. Han Solo? Han Solo. Han Solo ist mein Pornoname. Ja, ich glaube, wobei wir beim Pornonamen wären. Sag doch mal der Hahn und nicht die Henne. Ja, aber das Huhn. Also, nee, eigentlich. Ja, aber ja, stimmt, es ist eigentlich die Henne. Sag, ne? Sag das mal. Der Hahn und nicht die Henne. Der Hahn und nicht die Henne. Falsch. Sag doch mal einmal der Hahn und nicht die Henne. Der Hahn und nicht die Henne. Falsch. Wieder falsch. Berlin verwirrt uns. Berlin will uns verwirren. Berlin soll auch gelungen. Verwirren. Was denn? Bin ich verwirrt. Man muss das, was da vor dem Satz. Doch mal der Hahn und nicht die Henne, oder wie alles? Sag doch. Nee, ihr sollt nur sagen, der Hahn und nicht die Henne. Der Hahn. Danke. Ah. Okay, Alice kann es kaum erwarten, es endlich in der Hand zu halten. In dem Moment, in dem sie es bekommt, will sie es doch sofort wieder loswerden. Was macht Alice gerade? Nie. Was macht Steffi gerade? Entschuldigung, ich bin so ein Ritter vom Niem und kann nicht hören, wenn jemand es sagt. Kannst du nochmal vorlesen, Alex? Ich habe jetzt nicht zugehört, ich habe es auf es gewartet. Alice kann es kaum erwarten, es endlich in der Hand zu halten. In dem Moment, in dem sie es bekommt, will sie es doch sofort wieder loswerden. Was macht Alice gerade? Geld. Drucken. Geld drucken. Sie spielt Ultimate Frisbee. Mit was? Mit einem Kreissägenblatt? Was ist Ultimate Frisbee? Es ist Frisbee, nur Ultimate. Eine Teamsportart ist das. Ja. It's got Electrolytes. Moment, wenn hier ein Electrolytes hat, dann bin ich das. Hat sie ein Tier in der Hand? Nein. Eine heiße Kartoffel. Nein. Zwei heiße Kartoffeln. Nein. Ist die Anzahl der Kartoffeln entscheidend? Es sind keine Kartoffeln. Heiße Eier. Nein. Kohlen. Erbsen. Ah, Hilfe. Papageienkuchen. Nein. Kann ich die Frage nochmal hören? Nein. Alice kann es kaum erwarten, es endlich in der Hand zu halten. In dem Moment, in dem sie es bekommt, will sie es jedoch sofort wieder loswerden. Was Alice ist es wichtig, dass sie Alice heißt, oder ist das egal? Hugo kann es kaum erwarten, es endlich in der Hand zu halten, in dem Moment, in dem er es bekommt. Ist das entscheidend, dass die Person männlich oder weiblich ist? Habe ich deswegen gerade Hugo genommen? Übrigens übersteuerst du voll, das liegt an deinem billigen Mikro. Podcaster-Bashing. Das liegt Mikro. Nein, ich weiß natürlich nicht, warum du jetzt als Beispiel Hugo genommen hast, aber Ist das was zu essen? Nee. Ist das ein Kind? Wegschmeißen mit dem. Ihre Nichte. Eieiei. Sozialkritik 2.0. Ich kann es kaum erwarten, weg damit. Nein. Spielt es eine Rolle, wie alt die Person ist? Nö. Ist es ein Ball? Nein. Das ist eine tickende Zeitbombe. Es ist ein Spielzeug. Nein. Hat das Ganze einen ernsten Hintergrund? Also wir machen uns jetzt nicht zu Unrecht lustig. Nö. Also die Person wird das schon ernst nehmen, weil sonst wird sie sich nicht so drauf freuen und irgendwie so mit Elan dabei sein. Heißt der Gegenstand ernst? Nein. Ein Gutschein ist es nicht oder so. Ihr Gehaltscheck. Gibt's sowas noch? In Amerika schon. Amerika. Wir sind nicht in Seattle, Dirk. Ist das ein Gegenstand? Ja. Ist das ein heißer Gegenstand? Nein. Würde ich mich freuen, wenn ich diesen Gegenstand erhalte? Wenn du da mitmachst schon. Stehen die gerade vom Traualtar und sie freut sich auf den Ehering ihres Mannes, auf das sie ihn an den Finger stecken könne. Sie will ihn ja wieder loswerden, warte, ich lese nochmal vor. Ja, die will dem ja einen Ring, also einen Finger, ne? Also einen Ring, Finger und Braut, an und Brautstrauß? Nein. Hat sie überhaupt irgendwas mit der Trauung zu tun? Nein. Hat es in irgendeiner Weise mit einer religiös anbehangenden Handlung oder Tätigkeit zu tun? Nein. Also die Asche verstreuen ist dann auch nicht drin. Oh, ich habe Asche bekommen. Verstreu. Juhu, nein. Hey, Asche. Yeah. Gibt sie es denn an eine weitere Person weiter oder schmeißt sie das weg oder so? Nee, das kriegt die nächste. Und die andere Person freut sich auch? Die andere Person freut sich auch und macht das gleiche wie Alice. Das ist so ein Spiel, Ringlein, du musst wandern. Nein, es geht um kein Ringlein, das wandern muss. Geht es um ein Spiel? Es geht um ein Spiel. Geschlechtskrankheiten sind es nicht. Geschlechtskrankheiten in der Hand. Ja, ich meine. Das ist wie mit diesem OB, wo so eine Hand blutet. Eben, ne? Ach so. Da kann das schon mal vorkommen, ne? Ich meine, eine gemeine Daumenherpes oder so. Ja, also die Regel mehr. Das ist ein Tennisball. Nee. Staffellauf. Yay! Yeah. Oh, echt? Also meine nächste Frage wäre gewesen, so Hund bringt Stückchen wieder weg, werf. Hätte ich gesagt, Hund. Nicht Hund, alles. Also nicht Hund. Alles hat eine Hand. Hätte ich dann wahrscheinlich gesagt. Ja, dann haben wir es doch tatsächlich geschafft. Und auch ohne den René. Vorpünktlich ein Spiel zu beenden. Wollen wir jetzt trotzig sein und feststellen, dass René ja gar nicht da ist und wir länger machen können? Oder fällt uns nicht mal mehr was ein, was wir spielen können? Wollten wir denn noch was spielen oder lass es erstmal gut sein? Also ich denke, 2 Stunden reichen dann auch ganz gut. Ja, wenn dir jetzt spontan irgendwie nicht das Bedürfnis nach einem verdammt, wir haben schon seit 800 Jahren nicht mehr und ich möchte jetzt unbedingt... Ich glaube, so lange gibt es diesen Podcast noch nicht. Unsinn. Ne, erst seit, Alex, damit, davon, seit 799, ja. Alex, damit stellst du dein eigenes Alter in Frage und das würde ich als Gentleman nie machen. Na, aber das ist halt so. Hexen werden so um die 2000 Jahre alt. Ich bin ja noch nicht so alt. Und Okten? Okten? Okten. Also Hex und Okt. Oh, ne, egal. Könntest du deine Mathematiker-Witze mit deiner Mathematik-Leistung? Nein, das ist mehr Informatiker-Witz gewesen. Ja. Aber okay. Gut, dann lass das da. Dann lass ich den in der Informatik. Genau. Informatik und damit es jetzt hier nicht vollends ausfranst, sag ich doch einfach mal tschüss. Tschüss. Tschüss.